Ich nehme einen Bus, ich kehre zu einer U-Bahn zurück. Und ich bezweifle die Freude an zufälligen Passagieren. Entmutigt verbergen sie ihre Augen nach schmerzhafteren oder quälenderen Gedanken. Ich kehre auf einen Dachboden zurück und denke offen nach, der Ruhm oder die Schande einer getrennten Reise. Ich verdaue Krümel, um bestehen zu bleiben. Nun ja, meine Stimme, der seltsame Rhythmus distanziert mich. Wer interessiert sich für die Narbe eines Veteranen? Wer schätzt die Heldentaten Karthagos? Ein weiterer Tag und meine Hoffnungen lösen sich auf. Über einem verstopften Abfluss 7 Jahre und der Briefkasten ist leer. Beerdigung, du hast sein Schreiben verachtet. Müde tauchst du in eine weitere ängstliche Nacht hinab zum Dialog mit prostituierten Händlern. Weit entfernt von ihren Errungenschaften und ihren internen Streitigkeiten, dein anderes Zuhause erwartet dich, die andere Hölle.